Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Aufzeichnung macht bei den Zuhörern. Dankeschön. Steffi, magst du aufzeichnen? Ja, aufzeichnen. Nur soll sich dann irgendwer bei mir melden, damit ich, oder wem soll ich das schicken, Tobi? Tobi hat eben schon einen Link. Magst du ihn nochmal reinposten, ja, in den Raum? Ich habe mir den noch abgespeichert. Also über diesen Link, da haben wir eine extra Funktion programmiert, wo man einfach was hochladen kann und das an einen Krähennest-Kollegen, könnte auch dann an mich machen, schickt, dann bekommt derjenige eine E-Mail, hör mal, da ist ein File, kümmere dich drum, dass es online gestellt wird. Ihr habt also sonst keine weitere Arbeit damit. Schick den Link aber nochmal, Moment. Weiß jemand zufällig was vom Carsten? Mit dem habe ich vorhin telefoniert, er wollte eigentlich kommen. Danke für den Link. Ich zeichne dann gleich mit auf. Super, danke. Ich würde aber sagen, wir fangen trotzdem einfach schon mal an. Wer mag den Versammlungsleiter machen? Immer der fragt. Gut, dann mache ich das. Du hast das letztes Mal so hervorragend gemacht. Ah, okay. Ich lasse meine Finger aus dem Protokoll. Der Schreibi macht das schon. Protokollant heute ist unsere Vorzimmerdame Schreibreform. Steffi, drückst auf den Knopf. Genau, Steffi, machst du die Aufnahme? Aber klar. Gut, dann wiederhole ich das nochmal für die Aufnahme. Versammlungsleiter ist der Jens Ballerstedt und Schreibreform ist unsere heutige Vorzimmerdame und Protokollantin. Anwesende Vorstände sind Christian Gebel, Jens Ballerstedt, Daniel Neumann, Maja Tieks und Steffi Nöther. Entschuldigt abwesend ist der Ali, der in Berlin ist, wegen seiner Themenbeauftragung, und die Sasa, die zurzeit kein Internet hat und jetzt sogar noch ihres Handys verlustig gegangen ist. Bei den anderen, Paki kommt später, weil er unterwegs ist ins Hotel nach Neumarkt. Der wird aber gleich noch kommen und ich hoffe, der Carsten kommt auch noch. Fangen wir an mit dem Protokoll vom letzten Mal, von der letzten Vorstandssitzung, ist in diesem Pad verlinkt. Ich nehme an, ihr habt das alles gelesen. Ich frage einmal von oben nach unten ab, ob das Protokoll so genehmigt ist. Christian? Ja, bitte. Von mir auch. Daniel? Ja. Maja? Ja. Steffi? Ja. Super, damit ist das Protokoll vom letzten Mal einstimmig angenommen. Kommen wir zu den Berichten vom Vorstand, die wir nicht unbedingt alle vorlesen müssen, denke ich. Oder wollen wir das für die Aufzeichnung unbedingt tun? Ansonsten findet man sie im Pad und im Protokoll. Darf ich kurz was zwischenfragen? Ja, ganz kurz. Okay, wer hat denn letztes Mal aufgezeichnet? Ich habe jetzt mehrmals schon in der im Krähennest nachgefragt. Da haben wir nämlich auch nichts von der letzten Vorstandssitzung. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Es gab, glaube ich, insgesamt 7 Leute, die aufgenommen haben. Ja. Ich glaube, da wird sich schon noch irgendwo was finden. Muss man einfach mal rumfragen, glaube ich. Okay, den Link habt ihr ja. Genau, den haben wir ja jetzt. Gut, Tätigkeitsberichte vorlesen braucht man nicht. Das kann jeder gerne im Protokoll nachlesen. Kommen wir zur Statistik, die wir auch nicht extra vorlesen müssen. Auch das sieht man im Protokoll. Haben wir die Wiedervorlage für die Geschäftsordnung? Sollen wir da auf Paki noch warten, bis wir das machen und erstmal andere Sachen vorziehen? Da eh nicht wirklich was passiert ist über letzte Woche und 2 Leute fehlen, würde ich das auch gerne noch eine Woche wieder verschieben. Gut, dann schieben wir das noch um eine Woche. Kommen wir zu den Anträgen. Beginnen wir mit Ticketnummer, wo habe ich's? 79412, ein Antrag vom Kreis Mettmann, das VKV-Budget mit wie viel? 30 Euro zu belasten für eine Aktion in Felbert, 125 Jahre Friedrichstraße. Ist jemand vom Kreis Mettmann anwesend, der dafür spricht? Bertram, sprichst du dafür oder warum bist du im Sprechenraum? Nee, ich komme gleich dran. Ach so, dann der Übersicht halber, wäre es total schön, bleib doch einfach unten und geh dann hoch, wenn es so ist. Sonst denke ich immer, es will jemand sprechen. Das wäre super nett. Dankeschön. Du Ärmster, ich werde dir helfen. Gut, es ist keiner dafür da, der dafür spricht. Steffi, das VKV-Budget ist aber da, oder? Ja, in der Höhe auf jeden Fall. Ist in der Höhe noch vorhanden. Dann, hallo Carsten übrigens. Hi, sorry, Probleme im Netz. Was? Wir können ja jetzt auch auf unsere GO verweisen und sagen, wir behandeln den Antrag gar nicht, weil keiner der Antragsteller da ist. Finde ich bei einem VKV doof. Naja, war jetzt auch nur formelle Anmerkung, aber finde ich jetzt auch überflüssig. Gut, dann frage ich einfach von oben nach unten nach. Wer ist dafür, das freizugeben? Christian? Ja. Ich bin auch dafür. Carsten? Keine Stimmabgabe, weil gerade ist rein. Okay, Daniel? Ja. Maja? Ja. Steffi? Ja. Dann mit einer Enthaltung von Carsten, ansonsten angenommen. Kommen wir zum nächsten Antrag, Ticket Nummer 79976. Da geht es um die Planungsgruppe Bürokonzept Satelliten vom Bertram. Bertram, erzähl was, danke. Ja, also es geht darum, dass der letzte Vorstand die Satellitengeschäftsstellen beschlossen hat. Wir haben ein Budget, das Budget steht fest für 12 Monate und es sind andere Sachen verabredet worden, nämlich unter anderem, dass eine Person vom Vorstand bei den Sitzungen anwesend ist. Das hatten wir jetzt zum ersten Mal nicht. Ist klar, ihr seid neu und jetzt muss sich jemand bereit erklären, halt für den Job seinen Kopf hinzuhalten. Des Weiteren, das zweite Punkt ist, dass der Vorstand sich bitte hinsetzen möchte und auch dieses Geschäftsstellenkonzept mit Inhalt füllen soll. Das heißt, es warten natürlich auch die Leute jetzt darauf, dass der Landesvorstand ihnen sagt, was sie für den Landesvorstand tun können und wie sie halt eben auch der finanziellen Förderung, die sie erfahren, gerecht werden können. So, darauf antworte ich. Zum einen, erstmal die Gegenfrage, wann hättet ihr die nächste Sitzung? Weil dann würde ich euch bitten, erstmal uns nochmal eine Einladung an den Vorstand Ed zu schreiben. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass eigentlich Sasa sich um das Thema kümmern wollte, vollumfänglich. Und halt nur ein bisschen fraglich ist, ne, wann die ihre Netzprobleme gelöst hat. Weil dann, wir haben halt einen freiwilligen Ansprechpartner aus dem Vorstand, der sich das anziehen wollte. Ist nun die Frage, wie wir das bis dahin halt übergangsweise machen. Ja, okay, also wenn ich das schon mal weiß, dann kann ich sie ja ansprechen per Mail. Sie ist da ja auch öfters gewesen und hat halt Münster vertreten, zusammen mit dem Bastel. Das kriegen wir schon hin. Ja, deswegen frage ich auch, je nachdem, wann ihr jetzt euer nächstes Treffen oder sowas hat, schickt uns bitte nochmal eine Einladung und wir sorgen auf jeden Fall für das Thema, erstmal als Ersatz dann zumindest dabei ist, um Sasa dann auf den aktuellen Stand zu bringen. Ich hoffe mal, dass das mit dem Netz in spätestens ein, zwei Wochen oder so geklärt ist und dass das alles laufen sollte. Also nächster Termin ist nächste Woche Mittwoch um 19 Uhr im Mumble-Raum NRW 1. Ich glaube, für die Termine am 15. gehen uns langsam die Vorstandsmitglieder aus. Ja, irgendwie schon. Ja, na, diverse Termine am 15. Müssen wir mal losen, ne? Also ich wollte zu der Marina hin, ja. Ja, Berti, Treffen haben wir irgendwie. Ja, und das Pico-Kompi-Mediationsgespräch. Okay, 19 Uhr nächste Woche. Mit dem Angebot, das auch zu verschieben. Wenn ihr jemanden bestimmt, der da hinkommen will, dann machen wir mit dem einen anderen Termin aus. Das haben wir auch schon besprochen. Falls das Vorstandsmitglied an dem Mittwoch nicht kann, um 19 Uhr, machen wir irgendwas anderes aus. Ist nur wichtig, dass wir überhaupt in die Gänge kommen. Okay, aber was mir nicht ganz klar ist, was stimmen wir jetzt ab bei diesem Antrag? Der Antrag ist nicht zum Abstimmen, der ist nur informell. Also ich habe das als Antrag getarnt praktisch, damit es weitergeht. Okay, dann werden wir das bei uns nochmal gucken, wer das dann übernimmt anstelle von Sasa, ob da jemand Zeit hat. Und werden uns zeitnah bei euch melden, damit ihr wisst, wie es weitergeht und wer euer Ansprechpartner ist. Ja, danke. Alles klar. Dann gibt's hier auch nichts abzustimmen. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Fürs Protokoll, der Antragsstatus ist behandelt. Einfach nur. Okay. Danke. Nächster Antrag, die 79577, Beantragung einer Versicherung für die Geschäftsstellen. Bertram ist auch hier der Antragsteller. Ja, So wie ich es beschrieben habe, und es gibt auch einen Link dazu, gibt es halt eben bei der Bundespartei eine Versicherung, die für... Ganz kurz, Bertram, kannst du deinen Fernseher oder so etwas leiser machen? Man versteht dich sehr schlecht. Der Fernseher ist die Geschäftsstelle in Aachen und die labern ja einfach um. Oh, entschuldige. Warte mal, einen Moment. So, ich habe gebeten um Ruhe. Wo war ich stehen geblieben? Also, auf jeden Fall hatte ich geschickt einen Link und wir haben das in der letzten oder vorletzten Sitzung besprochen, dass wir halt auf die darauf hinweisen, dass es bei der Bundespartei eine Versicherung gibt für Geschäftsstellen und dass wir den Landesverband bitten, die Versicherung für die Geschäftsstellen auch auf unsere Geschäftsstellen anzuwenden, zu beantragen. Keine Ahnung, ich bin da nicht der Fachmann, ich weiß nicht, darüber nicht Bescheid, aber es wäre ganz schön, wenn einer von euch sich da schlau machen würde und bei der Bundespartei halt eben beantragen würde, unsere Geschäftsstellen in das Versicherungspaket aufzunehmen. Ja, ich würde da gerne was zu sagen zu diesen Geschäftsstellenversicherungen des Bundes. Da sind nur Fremde versichert. Das heißt, die Bundespartei hat da keine Geschäftsstelleninhaltsversicherung oder für Mitglieder, sondern es sind nur Parteifremde versichert, falls denen in einer Geschäftsstelle etwas passieren sollte, sie rutschen aus oder fallen hin, dergleichen. Ja, okay. Für alle anderen für eine Inhaltsversicherung müssten wir selber sorgen. Aber auch da gibt es inzwischen vom Bund wohl so eine Art Rahmenangebot, das wir da in Anspruch nehmen könnten. Das ist relativ frisch. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Da könnte man sich anschließen. Ich denke, das sollten wir auch mal prüfen, weil es de facto tatsächlich nicht so leicht ist für die Piratenpartei, eine Versicherung zu bekommen. Wir hatten da seinerzeit für die Berti auch schon Aktivitäten ins Leben gerufen und bisher wollte sich keine Gesellschaft bereit erklären, die Piratenpartei zu versichern. Ja, also wenn ihr euch drum kümmert, das wäre super, weil die Geschäftsstellen natürlich auch dann ansonsten ein bisschen in der Luft hängen. Wenn man halt eben der jeder Geschäftsstelle das selber überlassen muss, dann müssten wir das auch zeitnah wissen. Also jetzt ich nicht speziell, aber wir als Gemeinschaft der Landesgeschäftsstellen müssen das zeitnah wissen, um da Vorkehrungen treffen zu können. Also ich denke, es macht schon Sinn, wenn der Landesverband sich zentral darum kümmert. Ich würde jetzt spontan sagen, ich kümmere mich drum, allerdings sind meine zeitlichen Kapazitäten im Moment etwas begrenzt. Es wäre schön, wenn sich dann noch jemand finden könnte, der mich dabei vielleicht unterstützt. Verwechseln die Versicherungen das mit Somalia und man kann sich nur gegen Piraten versichern? es ist halt Partei und Piratenpartei, man kennt das nicht. Man weiß nicht, mit welchen Gegnern in Anführungszeichen wir zu rechnen haben, ob man bei uns schon mal öfter eine Scheibe einschlägt oder also es ist halt für eine Versicherungsgesellschaft ein nicht zu kalkulierendes Risiko. Und auch hier haben wir vielleicht Glück in den nächsten Tagen oder in der nächsten Woche, weil auch bei Sasa an der Stelle Unterstützung der Schatzmeisterin als Aufgaben drinsteht. Ist mal echt blöd getimt gerade. Kriegen wir schon hin. Ist aber auf dem Schirm und wir vergessen es nicht. Ist ein wichtiger Punkt. Ist aber auch hier, wenn ich richtig sehe, gerade noch nichts abzustimmen. Korrekt. Kommen wir zum nächsten Antrag. 79579, Buchung der Mittel für die Geschäftsstelle Aachen und Köln. Der Bertram. Ja, also, weitere Kosten. Es ging darum... Es ist im Prinzip auch wieder pro forma. Es ist ja verabschiedet worden und beschlossen worden, dass für die Geschäftsstellen Aachen und Köln halt eben 200 Euro für die Monate April und März schon verbucht werden sollen. Und deswegen ist es auch wieder so, dass es geht nur um die Papierlage. Also wir hier in Aachen bekommen gar keine Informationen über Buchungen über uns. Und bei Köln ist es so, dass die, wenn die einen Eingang auf dem Konto haben, dass die das natürlich dann da sehen. Und es geht mir im Grunde genommen darum, darauf hinzuweisen, dass wir das gerne in irgendeiner Form gemeldet oder gesendet oder vorgelegt bekommen, dass da eine Buchung auf das virtuelle Konto des virtuellen Kreisverbands von uns getätigt worden ist. Und bei Köln ist es analog, halt eben das Konto des Kreisverbands. Ich hatte auch noch einen weiteren Antrag gestellt, der jetzt nicht übernommen worden ist, in dem es darum geht, dass unser Bürokonzept zurück mitgeteilt bekommt, welche Überweisungen oder welche Zahlungen getätigt worden sind für die Landesgeschäftsstellen, damit wir halt eben die Budgetierung im laufenden Jahr halt eben anpassen können. Weil wir haben auch das Problem oder auch den Vorteil, dass wir halt eben monatsgenau halt die Zahlen benutzen können, um zu sagen, wir haben noch was Geld über, du kannst noch was bekommen, oder wir haben zu wenig Geld, wir müssen uns einschränken. Das wäre mein Wunsch gewesen. Also insofern ist es auch schon wieder eher informell. Dazu möchte ich an der Stelle was sagen. Also deinen Antrag habe ich gesehen, Bertram. Ich hatte den eigentlich auch mit in die Sitzungskommission geschoben. Warum der nicht mit aufgeführt ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Ist aber auch nicht so wichtig. Dann kann ich an der Stelle nochmal was dazu sagen. Und zwar, es geht mir darum, dass ihr euch natürlich auch intern absprecht. Jeder Kreis, der da jetzt eine Zusage bezüglich des Budgets bekommen hat, soll natürlich auch an euch reporten, wie weit die sind. Dann weiß man, fließen da schon Mieten, dann kennt ihr das Budget. Das heißt, ich muss jetzt nicht jeden Monat an euch reporten, welche Kosten da bereits laufen. Also ihr solltet das schon intern wissen und auch im Auge behalten. Letzten Endes habe ich das natürlich auch auf dem Schirm, aber es macht für mich natürlich enorm viel Arbeit, wenn ich da jetzt ständig sagen muss, also heute, diesen Monat haben wir den Strom wieder überwiesen. Das sind ja alles Sachen, die laufen. Also wenn das einmal angelaufen ist, sind das regelmäßig wiederkehrende Kosten. Da sehe ich den Sinn nicht, dass man da noch zusätzlich ein Reporting macht. Und zu deinem Antrag jetzt hier mit diesen 200 Euro, du hast da einmal April und Mai geschrieben, hattest aber jetzt irgendwas von März gesagt, das war unklar. Ja, okay. Und April und Mai. Okay, April und Mai meinst du tatsächlich, das ist korrekt. Und ich habe das nicht verstanden, was du da jetzt möchtest. Möchtest du ein Budget von Aachen an Köln übertragen oder... Nein, ich möchte einfach, dass wir hier in Aachen in irgendeiner Form schriftlich, mündlich, Eichhörnchenmäßig angezeigt bekommen, dass das auf das VKV-Konto übertragen worden ist. Weil das können wir nirgendwo jetzt sehen. Okay, jetzt habe ich dich verstanden. Du möchtest, das ist logisch in eurem Fall, weil ihr euch ja bis dato selbst finanziert habt. Das heißt, ich buche ab sofort 200 Euro quasi weniger der Kosten, die bei euch anfallen. So würde es de facto laufen. Das heißt, 200 Euro der Miete buche ich auf den Landesverband und nicht mal auf das VKV-Konto, sodass ihr da weniger belastet werdet. Das werdet ihr sehen. Ja, super. Und Köln? Genauso verhält es sich nicht bei Köln, weil bei Köln buche ich natürlich erstmal in erster Linie nicht, weil das ist ja ein eigenständiger KV. Da müssten wir das tatsächlich in Form von Geld machen, dass sie das dann aufs Konto bekommen. Ja, genau. Also so war es auch gedacht. Ich hatte das nur besprochen mit dem Kreisverbandsvorsitzenden, dass wir das halt eben dann in Abwesenheit des einen oder anderen, ich weiß auch gar nicht, ob der Thomas da ist, füreinander regeln. Ja, das können wir machen. Also das werde ich im Auge behalten. Sollte es untergehen, einfach da nochmal gerade von Köln einfach nochmal jemanden darauf hinweisen, dass sich da ein Dauerauftrag einrichte, dass die Überweisung da monatlich läuft. Und bei euch ist es ja wirklich nur eine Buchung der Miete. Das habe ich dann ab April dann im Auge. Ja, super. Ja, es, wie gesagt, es war auch kein echter Finanzantrag, sondern ein eher informelles Ding. Ja, und klar, ich habe das auch so verstanden. Das ist in Ordnung für mich so. Ja, okay. Ich finde das begrüßenswert, dass ihr das auch so im Blick habt und nehmt das nicht kritisch, wenn er mich da mal drauf hinweist. Wir haben sehr viel Arbeit bei uns im LV und da kann mir auch mal was untergehen, gerade in solchen Zeiten, wenn es dann auf BPT etc. wieder zugeht. Ja, wir sind halt ein großer Geschäftsbetrieb, das darf man nicht vergessen. Gut, gibt es sonst zu dem Antrag noch Fragen? Dann ist der Antrag behandelt und wir kommen zum nächsten. Ein Antrag von der Berti mit der Ticketnummer 79666 und zwar eine die Frage einer Nachbeauftragung zusätzlich zu den bisherigen Büroleiterinnen Claudia und Britta noch zusätzlich den Alexander Reinsch zu beauftragen. Ich sehe, dass Jasna und Thomas schon im Redenraum sind. Erzähl doch mal. Ja, hallo. Im Grunde hast du gerade schon alles gesagt, was wichtig ist. Wir hätten gerne eben noch eine dritte Beauftragung für die Büroleitung und haben uns da den Alex ausgeguckt. Ja, ich kann ja in erster Linie für uns vier Beauftragte als Koordinationsteam sprechen, aber auch für die beiden, die schon Büroleitung sind. Wir haben mit dem Alex die ganze Zeit sehr eng zusammengearbeitet, sehr gut. Und deswegen würden wir den gern behalten sozusagen und er ist auch damit einverstanden. Gut, das wäre an der Stelle auch meine einzige Frage gewesen, ob das mit den anderen beiden Büroleitern abgestimmt ist. Aber das hast du ja gerade schon erzählt. Sind von den anderen Vorständen noch Fragen dazu? Nein, ich möchte an der Stelle nur bemerken, dass ich mich sehr über diesen Antrag freue. Okay. Da keine Fragen sind, würde ich den gerne abstimmen. Ich fange diesmal hinten an. Steffi? Natürlich dafür. Maja? Dafür. Daniel? Dafür. Carsten. Dafür. Ich bin auch dafür. Und Christian? Ja, auch sehr gern. Damit ist die Beauftragung von Alexander Reinsch als dritten Büroleiter für die Berti einstimmig beschlossen. Kommen wir zum nächsten Antrag. Normalerweise sagt man herzlichen Glückwunsch, Darkwind. So. Wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank. Bevor jetzt einer, genau, da ist der Alex ja auch. Bevor jetzt einer irgendwas sagt, Alex, sagst du noch irgendwas dazu kurz? Ich höre dich nicht. Ich weiß nicht, ob wen hört. Nein, ich höre ihn auch nicht. Nein, keiner hört. Jetzt schon. Okay, jetzt schon. Sorry. Wackel am Kabel. Ja, ich freue mich auf die Aufgabe. Wie Jasna schon gesagt hat, ich habe dem Wahlkampfkoordinatorenteam da auch schon über die Schulter gesehen und freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit Britta und Claudia. Ja, und ich hoffe, dass wir das ganz gut hinbekommen. Und du tust das als Mitglied, oder? Ich tue das als Mitglied, so ist es, ja. Sehr schön. Dann werden da hoffentlich jetzt auch die Fragen stiller werden in die Richtung. Alles klar, der nächste Antrag, wenn dazu nichts mehr zu sagen ist, das scheint nicht so zu sein, der nächste Antrag kommt auch aus der Berti und zwar mit der Ticketnummer 79668, der Antrag auf Beschaffung eines Hubwagens. Bitteschön. Ja, ich habe den Antrag jetzt mal stellvertretend für die Koordination hier gestellt. Wir brauchen halt so einen Hubwagen, weil, ja, wie ihr schon gemerkt haben, dass jetzt zum Beispiel der Kompass angeliefert wurde. Das ist alles ein bisschen blöd, das Ganze da hinten rüber zu kriegen in unser Lager, weil das doch schon eine ganze Strecke ist und das wird halt auf Europaletten geliefert und wir müssen das dann irgendwie da halt rüber kriegen. Dafür brauchen wir das und den brauchen wir jetzt auch vermutlich im Landesverband nicht nur für die Zeit hier im Wahlkampf in der Berti. Der kann sicherlich woanders noch Verwendung finden. Okay, habt ihr euch da schon mal umgeguckt, weil da steht drin, dass ihr mit 150 Euro rechnet für einen Gebrauchten. Habt ihr da schon einen im Blick? Wir haben da nichts im Blick, aber das war so ein Überschlag mal, als wir auf eBay und so weiter geguckt haben. Okay, sind sonst noch Fragen zu dem Antrag? Also um da nochmal was dazu zu sagen, ich habe ein bisschen bei eBay Kleinanzeigen geguckt gehabt und da waren einzelne Angebote auch hier in der Nähe, die gebraucht waren, auch brauchbar aussahen, 99 bis 200 Euro, ich weiß nicht, die Frage ist jetzt nur, Carsten, Kümmerst du dich darum oder kümmert sich einer von euch darum, da jetzt einen zu bestellen oder machen wir das? Wie läuft das weiter? Ihr könnt das gerne selber machen. Wenn ihr irgendeinen bei euch in der Nähe im Blick habt, wäre es wahnsinnig, wenn ich dann mich da einmische. Ich hatte keinen konkreten. Es gab nur einige Angebote hier in der Nähe im Umfeld, aber das, wie gesagt, sollen wir oder ihr, ist uns wahrscheinlich egal. Gibt es denn irgendwer, der sich mit diesen Dingern überhaupt also so ein bisschen zumindest auskennt? Ameise ist Ameise. Also ich bin sowas schon häufiger manövriert. Ja, der Alex, das ist doch super. Das heißt, wir können das euch übergeben, dass ihr euch drum kümmert. Aber wir müssen das vorher noch abstimmen. Ich weiß, so rein aber theoretisch um die Besorgung könnt ihr euch kümmern, wenn wir euch das übergeben. Sollten wir hinkriegen, ja. Perfekt, dann würde ich jetzt abstimmen. Christian. Ja, meinetwegen gerne. Ich bin auch dafür. Carsten. Ja. Daniel. Ja. Maja. Ja. Und die Steffi. Ich bin auch dafür, möchte aber unserem Protokollanten sagen, bitte warte, bis wir es abgestimmt haben, bevor sich einer darüber beschwert. Das macht das Protokollieren, ich kann das gerne machen, aber unnötig anstrengend, weil es ist einfacher, alles reinzupasten und es dann zu verschieben, wenn ihr anders abstimmt. Ich finde das gut, wenn die anderen auch alle damit einverstanden sind. Solange am Ende das richtige Ergebnis da steht, ist mir das ehrlich gesagt egal. Passt. Dann weiter so. Gut, kommen wir zum nächsten Antrag. Ticket Nummer 79381. Antragsteller ist Jamie Grund. Ein Finanzantrag für die Großdemo Drosselcom. Genau, also wir sind da gerade schon wieder am Arbeiten im Netzpolitik, AG-Netzpolitik. Und ja, das sind halt die 300 Euro, das ist jetzt erstmal geschätzt. Die brauchen wir vor allem, was ich für einen Hub... Mensch, jetzt habe ich einen Hubwagen noch drin. Für einen Pritschen-LKW, für Flyer und sowas alles. Und das, was wir nicht mehr brauchen, das soll dann natürlich dann wieder zurückgehen. Okay, irgendwelche Fragen zu dem Antrag? Reichen 300? Erstmal ja. Erstmal ja. Okay. Sollen wir dann nicht, macht es dann nicht 500. Sinn, irgendwie ein Budget von 400-500 zu geben und unter der Bedingung, dass das, was übrig bleibt, zurückgegeben wird oder so? Das wäre ich auf jeden Fall dafür. Dann müssen wir nicht irgendwie jede Woche nachbeantragen, wenn es doch mehr braucht. Ich würde auch für mehr, mehr vorschlagen, allein aufgrund der Tatsache, dass ihr einen LKW mit dabei habt. Fürchte ich, dass ihr mit 300 nicht ganz so weit kommen sind. Was sagen die anderen? Erhöhen wir dann auf 500? Ja, bitte. Ja, kann man gerne machen. Finde ich gut. Okay, wenn keine Fragen mehr sind, würde ich dann den Antrag abstimmen. Hier sind keine Fragen mehr. Christian? Dafür. Ich bin auch dafür. Carsten? Ja. Daniel? Ja. Maja? Ja, dafür. Und Steffi? Dafür. Damit ist das einstimmig abgestimmt. Viel Erfolg bei der Demo. Gut, Dankeschön und ich hoffe, dass ich euch alle da sehe. Gut, kommen wir zum nächsten Antrag von den Piraten Düren mit der Ticketnummer 79175. Es geht um Freigabe von 23 Euro aus VKV-Mitteln für eine Infostandgebühr. Gibt es dazu Fragen? Ja. Von Goxi gibt es dazu Fragen. Sowas. Frag. Sieht der Landesvorstand sich in der Lage, ein Budget dafür bereitzustellen, dass nicht jeder VKV jetzt jedes Mal zu Bundestagswahlen ein Infostandpaket beantragen muss, beziehungsweise die Kosten für den Infostand erstattet haben will. Und vor allen Dingen sind die Preise für solche Infostände von Stadt zu Stadt sehr unterschiedlich. Und ich möchte nicht, dass irgendwer auf die Idee kommt, keinen Infostand zu machen, weil es bei ihm sehr, sehr teuer ist. Das ist eine gute Frage. Wir hatten intern schon über ein generelles Wahlkampfbudget gesprochen. Da haben wir aber noch keine Zahl festgelegt und wollen auch erst das Gespräch mit der Wahlkampfzentrale haben, also mit unserem Koordinationsteam. Aber grundsätzlich fände ich das nicht schlecht, wenn solche Infostandgebühren aus dem Wahlkampfbudget bezahlt werden für den Bundestagswahlkampf und nicht aus den VKV-Kosten. Wie sehen die anderen das? Also ich bin auf jeden Fall dafür, da es da wieder um landesweite Auswirkungen geht etc. Wir haben Bundestagswahl und ich glaube nicht, dass das jeder VKV selber stemmen sollte. Es ist in der Tat sehr ungerecht verteilt. Manche müssen gar nichts bezahlen, andere müssen wiederum bezahlen und die Gebühren sind extrem unterschiedlich. Das sollte der Landesverband übernehmen, solche Dinge. Ich würde aber dennoch vorschlagen, das jetzt erstmal zu genehmigen und dann mit der Wahlkampforga nochmal darüber zu reden, auch jetzt endlich über ein generelles Wahlkampfbudget. Also ich würde es auf jeden Fall genehmigen wollen und im Falle eines Budgets dann, dann natürlich dem VKV wieder gutschreiben. Das klingt doch super. Sonst noch Fragen zu dem Antrag? Ja, ich habe noch eine Frage. Ich bin ja da der Antragsteller auch. Ich habe noch... ja, solche Verwaltungsgebühren vom letzten Jahr, vom Landtagswahlkampf, quasi das gleiche wie hier, könnte ich die noch erstattet bekommen oder geht das jetzt nicht mehr? Steffi? Das geht. Ach, das ging komischerweise letztes Mal nicht mehr. Da gab es irgendeine Frist für, bis dahin mussten die Anträge eingereicht sein und danach hieß es, ist Popshop. Zu Deutsch, es gibt kein Geld mehr. Das habe ich aber nicht gesagt. Das steht eben irgendwo in irgendeinem Protokoll, muss ich es erst raussuchen. Nö, musst du nicht, aber wenn wir jetzt entscheiden, das geht, das kann man noch nachträglich machen, ist doch schön, oder? Nee, dann beschweren sich andere, bei denen es nicht mehr ging. Dann schicke ich eine E-Mail über die Info rüber, wenn wir das beschlossen haben, dass das jetzt noch geht, dass sich welche, bei denen das nicht ging, bei uns melden sollen und dann machen wir das nachträglich. Finde ich gut. Dann würde ich jetzt trotzdem, wenn keine Fragen mehr sind, diesen Antrag abstimmen lassen. Christian? Dafür. Ich bin auch dafür. Carsten. Dafür. Oh, Entschuldigung. Carsten. Mhm. Daniel. Ja. Maja. Dafür. Und die Steffi ist. Ebenfalls. Ebenfalls dafür, damit einstimmig. Ich notiere mir einmal ganz kurz, dass ich dran denke, diese Info-E-Mail rumzuschicken. Danke. Du kannst ja auch dazu schreiben, dass die, die es nicht erstattet haben möchten und gesagt haben, sie spenden es trotzdem schicken sollen, weil wir es dann wieder am Spenden buchen können. Alles klar, haben wir. Kommen wir zum nächsten Antrag. Wieder von der Berti. 79673, Antrag für eine Reinigungskraft von unserer neuen Vorzimmerdame Alexander Reinsch gestellt. Ja, im Grunde genommen habe ich nur den Antrag geschrieben. Britta hatte sich darum gekümmert, da jemanden zu suchen. Hat schon jemanden gefunden. Die Frau hat sich bereits auch schon vorgestellt. Und hat auch die Räumlichkeiten gezeigt bekommen. Wir würden gerne da auch einen Arbeitsvertrag auf Minijob-Basis für diese Frau geben. Und dann soll damit auch wöchentlich einmal gereinigt werden, die gesamten Büroflächen nebst den Sanitäranlagen. Gegebenenfalls werden wir dann, wenn die Kantine in der Wahlkampfzentrale ebenfalls bereitsteht, dann auch den Reinigungsbereich etwas erweitern. Da hätte ich eine Frage zu. Wir haben letzte Woche einen Finanzantrag für Reinigungsmittel und Sonstiges bekommen und jetzt einen für eine Putzfrau. Ja, also die Reinigungsmittel werden wir selber stellen und es betrifft jetzt hier lediglich die Arbeitsleistung. Okay. Hat irgendjemand Fragen zu dem Antrag? Ja, wie immer ich. Erstmal aus dem. Okay, dann guck sie zuerst. Ich will jetzt nicht trollen, aber ist dafür eine Ausschreibung notwendig, sinnvoll? Wie gesagt, ich will da jetzt nicht mit trollen. Also wir haben einen Aushang gemacht dafür. Wenn das als Ausschreibung zählt, dann ist das ausgeschrieben worden. Also ich denke, hier ist es nicht unbedingt jetzt so eine hochtrabende Aufgabe, dass es jetzt wichtig ist, wer jetzt hier putzt. Insofern denke ich, dass wir da auch jemanden haben sollten, der zu dem schon ein Vertrauensverhältnis da ist und Britta kennt diese Frau wohl und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, vor allen Dingen, weil wir ja auch in Räumlichkeiten sind, bei denen gegebenenfalls auch sensitive Daten greifbar sind und da würde ich dann schon ganz gerne auch Leute haben, denen man vertrauen kann. Okay, sonst noch Fragen? Ja, meine Frage dahingehend war ja, dass Britta das dann macht mit dem Arbeitsvertrag etc., finde ich gut. Basis-Minijob ist aber auch Sozialversicherungsanmeldung. Wer übernimmt das? Also ich würde Britta mit dem ganzen Paket halt beauftragen. Sie hat sich da schon kundig gemacht mit dem Vertrag. Insofern, wenn das möglich wäre, wäre es halt gut, wenn sie da auch die Beauftragung dafür bekäme. Also es ist mit Meldung zur Sozialversicherung. Das heißt, sie braucht unsere Betriebsnummer dafür und es müssen ja auch die Sozialversicherungsbeiträge dafür abgeführt werden. Ja, das muss ja dann wohl aus dem Budget geschehen, denke ich mal. Und wenn sie da irgendwelche Daten braucht, denke ich mal, kann sie sich ja an dich wenden und dann sollte das ja auch kein großes Problem sein. Dann eine Frage zu den 150 Euro. Waren da die Sozialbeiträge bedacht oder ist es das, was die Frau netto bekommen soll? Das ist das Gesamtbudget. Das heißt, alle Kosten werden daraus entrichtet. Okay. Dann hätte ich noch eine Bitte fürs nächste Mal, bevor ihr einen Aushang macht und danach sucht, fände ich super, dass ihr erst den Finanzantrag schickt und dann danach sucht. Ich meine, ich sehe jetzt bei 150 Euro nicht die Schwierigkeit, aber ich fände es schön, wenn das nächste Mal der Weg andersrum wäre, weil man dann besser weiß, wie viel Geld auch wirklich zur Verfügung steht. Also das Thema war bereits vor 6 Wochen, also vor eurer Vorstandszeit im Vorstand diskutiert. Ah, okay. Und da wurde bereits eine Budgetgrenze, die weit oberhalb dieses Antrags jetzt liegt, diskutiert und da wurde schon mit Claudia und Steffi intensiv auch darüber diskutiert. Dann nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe. Ja, das ist soweit, kann ich dem Alexander zustimmen. Allerdings möchte ich dann nochmal darum bitten, dass Britta mir die entsprechenden Meldungen kurzfristig dann auch zukommen lässt. Das ist halt eine sehr sensible Geschichte. Ja, das ist schon klar. Wird sie auch tun. Es geht nur darum, dass sie dir halt die Arbeit abnimmt und sich halt darum kümmert und die ganzen Unterlagen und so weiter und alle Informationen bekommst du natürlich du zugeschickt. Klar, ich begrüße das sehr. Entlastung ist immer herzlich willkommen. Alles klar, dann würde ich den Antrag gerne abstimmen. Ich habe noch eine Frage, wenn ich darf. Ja. Ich war kurz AFH. Habt ihr irgendwie einen Mindestlohn da einkalkuliert oder wie viele Stunden ist da kalkuliert, dass die Putzhilfe kommt? Also, das jetzt hier alles öffentlich zu diskutieren, ist ein bisschen genau, schwierig. Also, es ist. Es ist mit Einvernehmen sowohl von unserer Seite als auch von der Seite der Reinigungskraft getroffen worden. Und das ist genau das, was die Reinigungskraft halt auch haben wollte. Also das ist, sie ist nicht übervorteilt worden, wenn das deine Befürchtungen sind. Und ansonsten, da es hier um Personaldaten geht und um Gehälter, ist das hier aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht öffentlich zu diskutieren, bitte. Ich glaube aber, das sollte gerade Markus wissen. Das ist mir schon klar, Datenschutz ist mein Ding, aber mir ging es eigentlich darum, dass wir im Programm drinstehen haben, dass wir Mindestlohn bezahlen wollen und dann sollten wir das auch bei unseren eigenen Arbeitskräften auch tun. Danke. Ist auf jeden Fall gewährleistet, denke ich. Wir haben da auch intern drüber gesprochen, dass eben genau dieser Punkt, wir haben das intern diskutiert und das hat schon so, denke ich, alles seine Richtigkeit. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Alles klar, dann würde ich jetzt gern den Antrag abstimmen. Christian? Dafür. Ich bin auch dafür. Carsten? Ja. Daniel ist auch dafür. Maja? Ja. Und Steffi? Ja. Einstimmig angenommen. Kommen wir zum nächsten. Dankeschön. Gerne. Kommen wir zum nächsten Antrag. Ticket Nummer 79766. Es geht um die Beschaffung eines Postfach fürs Landesschiedsgericht und Bürobedarf. Milano. Jo, grüße zusammen. Ich habe mich ja soweit in meinem Ticket für 2 Punkte geäußert, die jetzt einmalige Anschaffungen sind, die wir jetzt nicht extra in unserer Auslagen nachweisen, separat reinpacken wollten, sondern vorher ein Okay einholen wollten von euch, weil das sind etwas mehr als nur mal so ein Packen Papier oder vielleicht eine Druckerpatrone. Okay, dann worum es geht. Es geht halt um das Postfach, ein Stempelsiegel. Genau. Und also noch was? Nee, ne? Die beiden Sachen. Ja, weil, wie gesagt, das sind einmalige Sachen und wir hatten auf unserer ersten Sitzung und nach der GU-Beschließung von uns dann eben über einige Sachen gesprochen und gerade so die Geschichte mit die Schriftform muss gewahrt bleiben und sowas, also sprich auch über den Postweg, haben wir eventuell das mal in Aussicht gestellt und da wollten wir anfragen, ob das mit einem Postfach klar gehen würde. Alles klar. Ich sehe, Goxi hat noch Fragen dazu. Ja, ich frage mich allen Ernstes, wofür man dafür ein zweites Postfach braucht. Ich kann mich nicht erinnern, dass das Landesschiedsgericht NRW ein separates Postfach hat. Nee, ich fragte gerade, wofür ausgerechnet ein zweites, warum nicht einfach an die Landesgeschäftsstelle? Weil spätestens, wenn die Landesgeschäftsstelle Post für uns bekommt, muss das trotzdem irgendwie erstmal zu uns. Und selbst wenn sie es einscannen, spätestens, wenn der Landesvorstand sowas in diese Sache eventuell involviert ist, hat das erstmal damit, da haben die einfach erstmal nicht reinzugucken. Da waren wir Richter uns einig. Ja, ja. Sofern das bedient wird, dieses Postfach, habe ich nichts dagegen. Das ist ja, das wird es. Ja, aber ich fragte mich nur, wofür dieses zweite Postfach notwendig ist. Sind von einem von uns 6 noch Fragen dazu? Ich würde gerne wissen, wo denn dieses Postfach dann liegen soll. In dem Fall Bochum, da unter anderem ich als Vorsitzender ehemals sowieso für die Geschäftsführung zuständig bin, da wir aber auch 2 Richter in Bochum haben, das sollte ich aus welchen Gründen auch immer mal verhindert sein, dass wir immer einen zweiten haben vor Ort. Sonst noch Fragen? Ja gut, ich meine, das würde für mich keine Begründung sein, denn nächstes Jahr kann das Ganze schon wieder anders aussehen, das Postfach wird trotzdem in Bochum. Ja, da können wir es ja nach einem Jahr wieder löschen. Also so ein Postfach sollte schon eine langfristige Sache sein und an einem Ort, wo es auch längerfristig sein kann. Ja, deswegen Postfach in Düsseldorf mit Nachsendeantrag an die entsprechende Adresse. Plus 1. Das klingt gut, finde ich. Das würde die Kosten erhöhen. Oder? Dann würden sich die Kosten erhöhen, sicherlich. Ja, klar. Ist Nachsendeantrag nicht. Nein, das ist klar. Aber muss dann nochmal. Bitte. Der Nachsendeantrag ist befristet und kostet zusätzlich und müsste, glaube ich, maximal halbes Jahr oder 3 Monate grundsätzlich verlängert werden. Dann kämen wieder Kosten drauf zu. Ein Jahr 50,20 €. Ja, da wären einmalig 15 € pro Jahr, falls wir es dann nach einem Jahr löschen müssten, immer noch kostengünstiger. Nee, darum geht's nicht. Dann hast du aber immer die gleiche Adresse. Du kannst nicht dieses Jahr mal die Adresse und nächstes Jahr die Adresse nehmen. Genau. Die Beständigkeit, wo die Leute sich ans Schiedsgericht wenden, darum geht's nur. Mit den Kosten ging es mir auch gerade nicht darum, dass ich jetzt dagegen bin, sondern um die Frage, ob wir dann noch den Antrag ausweiten müssten oder einen neuen Antrag stellen müssten. Ich denke, wir möchten den Antrag neu formulieren, oder? Nö, erstmal muss Milano überhaupt überzeugt sein, dass das ein guter Weg ist. Wenn die Richter sagen, nö, wollen wir nicht, dann ist das halt so. Milano? Nein. Was? Ich bin nicht davon überzeugt, tut mir leid. Warum? Ich verweise auf die Schiedsgerichtsordnung. Die Schiedsrichter sind sowieso an keinerlei Weisung gebunden und denen steht ein Budget zu. Die können sich ein Postfach einrichten oder ausrichten, wie sie wollen. Korrekt, das ist egal jetzt. Milano hat geantwortet. Das war ein Vorschlag von uns. Milano hat geantwortet, gut ist, dann machen wir es halt so rum, wenn es auf diesen Weg gehen soll. Gut, dann würde ich über diesen Antrag, so wie er da ist, abstimmen lassen. Steffi? Mit Adresse Bochum bin ich dagegen. Maja? Ich enthalte mich. Daniel? Ja, bedauerlicherweise auch dagegen. Ich füße an der Stelle kurz nochmal aus, gerade bei einem Wechsel des Schiedsgerichtes und sowas, wenn laufende Verfahren sind, die lange dauern, ist es immer sehr, sehr schwierig, wenn man einfach sagt, man schiebt das um. Carsten? Ich enthalte mich. Ich enthalte mich auch. Christian? Da das Schiedsgericht autark ist, bin ich dafür. Okay, dann ist der Antrag mit 1-2 Stimmen abgelehnt. Allerdings könnt ihr euer Budget ja eigentlich selbstständig verwalten, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ich habe mal noch eine Anmerkung. Wenn man das Postfach dann erst in Bochum macht, kann man nach einem Jahr doch immer noch einen Nachsendeauftrag machen und das woanders hinsenden lassen. Ist doch kein Problem, was das angeht. Und dann, wenn das nach einem Jahr immer noch in Bochum ist, dann ist es halt gut. Das auf die Idee bin ich gerade gekommen. Auf die Idee bin ich auch nicht gekommen. Dann wäre das halt in Bochum und fürs nächste Schiedsgericht gibt es einen Nachsendeantrag. Oder eben auch nicht. Ja, aber so als Landeshauptstadt Düsseldorf mit Postfach Düsseldorf wäre das doch, fände ich, schöner. Mit der Begründung muss man das Landespostfach auch umziehen. Ja, bin ich deiner Meinung. Aber das ist ein anderer Antrag. Ja, also ich finde das jetzt nicht so tragisch. Ob das jetzt in Bochum oder in Düsseldorf ist, ist ja mehr eine technische Frage mit dem Nachsendeantrag. Und wenn fürs Schiedsgericht die Adresse in Bochum bleibt, dann bleibt sie halt in Bochum. Es ging auch eben halt darum, da wir hier 2 Richter bereits schon in Bochum vor Ort haben und wir uns eigentlich dazu ausgesprochen haben, dass niemand andauernd sofern denn Post kommt. Und ich habe mir da die tollsten Geschichte von unseren Vorgängern erzählen lassen, dass nicht jeder anderen Post direkt auf seine Privatadresse bekommt. Also ich würde, wie gesagt, ich habe, so banal das klingt, ich habe da gerade echt gar nicht dran gedacht, dementsprechend würde ich mein Abstimmungsverhalten auch nochmal ändern. Dito, ich habe auch nicht dran gedacht, dass man auch danach einen Nachsehenantrag macht. Ich würde, also das ist ein Argument, an das ich eben nicht gedacht habe. Was machen wir denn, wenn wir nächstes Mal zwei Landesschiedsgerichtsmitglieder aus Köln zum Beispiel kommen? Wird dann in Köln auch nochmal ein Postfach errichtet? Nee, dann machen wir nach seinem Antrag nach Köln. Das Postfach bleibt dann in Bochum. Ach du Scheiße. Darum bin ich ja für Düsseldorf. Also ich bleibe bei meinem Abstimmverhalten. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir das Ding nochmal abstimmen müssen, weil, hey, jeder sollte vorher nachdenken, bevor er abstimmt. Du hast recht, Carsten. Damit kommen wir. Da steht jetzt eine Frage dazwischen, die jemand ins Pad reingeschrieben hat. Also wenn niemand mehr zu dem Postfachantrag was hat, würde ich jetzt zum nächsten kommen. Da war noch ein zweiter Teil in meinem Antrag. Der Stempel. Richtig. Da das aber in einem Antrag drin ist und nicht in zweien, gilt der dann mit beidem abgelehnt. Dann hättest du vielleicht in deiner Frageformulierung andeuten sollen, dass es auch um beide Sachen geht und nicht explizit nur um das Postfach. Okay. Aber okay, wir der Antrag ist abgelehnt, gut. Genau. Wir lehnen es ab und ihr macht es trotzdem und alles ist gut. Oder sagt, stell den Kram nochmal neu und wir können auch nochmal einen Umlauf machen oder was den Stempel angeht und bla bla bla. Oder macht es halt einfach auf eure Kappe, dann ist auch halt in Ordnung. Das auf unsere Kappe bezüglich. Ich kann es gerne in die Auslagennachweise reinpacken und dann wird dann ihr wieder entscheiden, ob oder ob nicht. Von daher wollte ich genau diese Sachen vorgeklärt haben. Nochmal, ich empfehle euch dringend, beantragt ein Budget fürs Schiedsgericht und dann macht ihr mit dem Budget, was ihr wollt. Beantragt bitte nicht jetzt Briefpapier und dies und das beim Landesvorstand. Das ist nicht üblich. Ihr beantragt ein Budget und damit macht ihr, was ihr wollt. Bitteschön. Es ging auch nicht um ein Budget, weil Bürobedarf einzufachen. Nein, eben. Das ist ja der Fehler. Ihr beantragt ein Budget und dann macht ihr, was ihr wollt. Das jetzt verschieden? Der Antrag ist so abgelehnt. Wir können das untereinander ausdiskutieren. Es ist denen gesagt worden, dass sie ein Budget beantragen sollen. Das muss jetzt nicht durch eine Diskussion unnötig in die Länge gezogen werden. Ich glaube, es wurde auch alles gesagt. Gut ist, Korax. Danke. Ja, mir ist das wichtig. Ich glaube dir das, aber wir haben es verstanden, Korax. Es steht auch im Protokoll. Also deine Anmerkung steht im Protokoll. Okay, danke. Okay, danke. Gut, wir kommen zu den Umlaufbeschlüssen vom letzten Mal. Das war zum einen ein Fahrtkostenbudget für die Melanie Kalkowski, die das beantragt hat. Entschuldigung, da war noch was, und zwar steht es rechts im Chat, ich habe es rüberkopiert aus dem Protokoll, die Frage, was mit Ticket Nummer 7958 ist. Kopiere den Antrag gerade in diesen Dummy-Antrag rein und füge den gleich in Protokoll ein. Okay. Weil der kam fristgerecht rein und der müsste eigentlich behandelt werden. Okay, dann machen wir das gleich noch. Ich würde aber kurz dann schon mal in der Zwischenzeit unsere Umlaufbeschlüsse vorlesen. Wir kommen dann gerne darauf nochmal zurück. Als erstes Genehmigung eines Fahrtkostenbudgets von Melanie Kalkowski, was einstimmig angenommen worden ist nach Absprache mit mir und Steffi. Das nächste ist der Nachbeschluss für den Gebärdendolmetscher, weil der länger geblieben ist als vorher abgemacht, deswegen musste etwas nachbezahlt werden noch. Dann haben wir genehmigt, dass das NRW Streaming Equipment für den BBT ausgeliehen wird. Wir haben der AGÖA Reisekosten, also der AGÖA, dem Krähennest, vom Landesvorstand einer Fahrgemeinschaft sozusagen ein Fahrtkostenbudget für die Fahrt nach Neumarkt genehmigt, die auch Material noch mitnehmen. Der Antrag ist aber wieder zurückgezogen, ne? Ach, der Antrag war zurückgezogen? Mhm. Okay. Weil die doch mit dem Privatwagen fahren. Ah, okay. Damit sind wir bei den Anträgen durch. Ist der andere ins Hängen getragen? Ja, da ist er. Hellblau. Okay, Ticket Nummer 79581. Genehmigung für den Kauf von 200 Blumen für den Infostand der Stadt Ahrweiler am Muttertag. Welcher direkt formell sehe, die müssten noch zwei Unterstützer haben, ne? Das stimmt. Es fehlen die Unterstützer. Ist jemand aus dem Bereich Eschweiler hier? Sofern Rudi aus. Ich bin da. Hallo? Sofern Rudi aus. Der Antragsteller ist selber da. Hört er mich? Ach so, okay. Ja, wir hören dich. Also, ich habe das. Ganz kurz, weil formal Fu ist immer toll. Kommt der Rudi aus Eschweiler? Der Rudi kommt aus Eschweiler. Gut, dann unterstütze ich den Antrag mit, dann haben wir drei Unterstützer. Hervorragend, sind drei Unterstützer da. Ganz kurz zur Erklärung. Sind Fragen, ich würde einfach fragen, ob Fragen zu dem Antrag sind. Ich glaube, erklären muss es nicht, der Antrag ist selbsterklärend. Oder möchtest du unbedingt was sagen? Dann kannst du es gerne machen. Nee, frag nur. Für die Aufzeichnung sollte trotzdem in zwei Sätzen der Inhalt erwähnt werden. Oder hat man das gerade? Ich habe dich gerade akustisch nicht verstanden, Manuel. Für die Aufzeichnung sollte der Inhalt trotzdem in zwei Sätzen erwähnt werden, oder hat man das gerade schon? Ich hatte gesagt, dass es um die Anschaffung von ca. 200 Blumen für einen Infostand zum Muttertag in Eschweiler geht. Dann würde ich den abstimmen. Ganz kurz, das maximal 70 Euro hat sich auf 50 endgültig reduziert. Wir haben also jetzt ein Angebot dafür. Sollen wir dann den Antrag auf 50 ändern? Ja, bitte. Gut, haben wir geändert. Christian. Dafür. Ich bin auch dafür. Carsten. Ja. Daniel. Ja. Maja. Ich bin dafür. Steffi. Ich auch. Viel Spaß mit den Müttern auf der Straße. Dankeschön. Ich habe noch eine Frage zum Umlaufbeschluss. Fahrtkostenbudget 79377. Bezahlen wir das jetzt jedem Listenkandidaten, diese 500 Euro? Es gibt ein paar Listenkandidaten, die in den letzten Monaten besondere finanzielle Belastungen hatten, die echt sehr, sehr viel unterwegs gewesen sind und mit uns gesprochen haben. Und die Melanie hat uns das gesagt, was für einen hohen Geldbetrag sie schon wegen ihren Wahlkampftätigkeiten in den letzten zwei Monaten ausgegeben hat. Und deswegen haben wir ihr geraten, dieses Reisekostenbudget für den nächsten Monat zu stellen. Extra kein Reisekostenbudget für die komplette Zeit, sondern nur für den nächsten Monat. Womit wir auch zum Teil das viele Geld, das sie da schon für aufgewandt hat, wieder zurückbekommt. Und wenn uns andere Listenkandidaten darauf ansprechen, dann hören wir uns von denen natürlich auch an, wie viel sie jetzt schon ausgegeben haben und ob das eine Belastung war. Und es soll niemand von einem Wahlkampfauftritt abgehalten werden, weil er sich nicht leisten kann. Ah, wunderte mich, weil die Melanie die Einzige ist, die mit so einem Antrag hier aufschlägt. Wir haben aber schon mit mehreren gesprochen. Melanie war nur die Einzige, die jetzt schon einen Antrag gestellt hat. Also. Kommen wir zum Bereich Sonstiges, die fast alle von Paki sind und der ist nicht da. Deswegen würde ich die gerne auch weiter vertagen, ehrlich gesagt. Ja. Macht Sinn. Haben wir einen Antrag auf NÖ? Noch nicht, aber wir bräuchten einen. Ist halt die Frage, ob wir das technisch schon geklärt haben. Also technisch scheint das doch nicht geklärt zu sein. Es sind aber auch nicht alle sonstigen Anträge. Nee, ich weiß. Es gibt noch einen sonstigen Antrag von Christian. Oder einen Antrag in dem Sinne ist es ja gar nicht. Oder? Zunächst mal, das ist jetzt nichts gegen deine Moderation, ganz bestimmt nicht. Ich finde das sehr, sehr gut. Ich finde es nur manchmal etwas ungeordnet, wie es hier mit dem Sprechen zugeht. Das wüsste ich gerne etwas geordneter. Ich würde mich freuen, wenn wir dafür eine Lösung fänden. Mein Vorschlag dafür wäre, einen weiteren Raum gewissermaßen wie eine Art Vorzimmer einzurichten, indem man sich anmeldet, damit man eben nicht sofort reden kann, indem man sich ja einfach in den entsprechenden Raum begibt und dann sich nach Gusto äußert. Ja, ich würde gerne, also grundsätzlich finde ich das nicht schlecht. Ich fand es jetzt heute nicht so ungeregelt. Also es ist klar, dass immer Leute nach oben kommen, die Fragen stellen. Aber also ich fand keine von den Fragen irgendwie trollig oder ungerechtfertigt. Und es hat ja keiner irgendwie sich zum Dauergast im Sprechenraum gemacht. Grundsätzlich fände ich das aber gut. Das ist auch gar keine Aussage gegen diejenigen, die sich heute hier hochbegeben haben und die Fragen gestellt haben. Das möchte ich also überhaupt nicht so verstanden wissen. Ja, wir wissen nur nicht eben, wann es wieder ein Thema gibt, das die Gemüter doch ein bisschen angeheizt hat und dann hier zu ganz anderen Situationen führen kann, wenn wir uns nicht entsprechend darauf vorbereiten. In dem Fall, denke ich, können wir aufgrund unserer Befugnisse auch ohne Probleme durchgreifen. Wie gesagt, offiziell müssen wir sowieso das Rederecht erteilen. Wir haben ja alle Rechte in dem Kanal. Wir können die Leute auch stumm schalten, rausschmeißen, wenn die sich daneben benehmen. Also ich würde es erstmal gucken, ob das nicht so geht, bevor wir wieder halt irgendeine Zwischenschaltung machen. Weil akut sehe ich das Problem nicht so gegeben. Ich möchte mich dem anschließen, was Herr Daniel sagt. Ich finde es bedauerlich, wenn wir da jetzt noch, also ich finde es ja nicht bedauerlich, vielleicht das falsche Wort, aber zu formell. oder auch eine zu große Barriere, um überhaupt dann noch was zu sagen, wenn wir da jetzt noch einen extra Raum einrichten. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, sehr viele emotionale Themen behandeln müssen und haben das doch auch immer recht zivilisiert hinbekommen. Ich fände es darüber hinaus auch sehr praktisch, wenn wir nicht hier jemanden von uns als Versammlungsleiter dann einsetzen würden, der dann unter Umständen eine vielleicht auch mal längere Redeliste zu führen hat und der eigentlichen Diskussion unter Umständen gar nicht in dem Maße folgen kann, wie es sinnvoll wäre. Da hätte ich den Vorschlag, dass vielleicht ein zweiter aus dem Vorstand oder jemand, den wir darum bitten, der gerade bei der Sitzung dabei ist, einfach die Rednerliste führt und dementsprechend sagt, wer als nächstes dran ist. Aber das mit den Themen nacheinander machen wir weiterhin, oder? Lass uns doch erstmal noch über das eine reden mit dem Vorzimmer. Ja, ja. Das habe ich im Prinzip zusammen gesehen, aber okay, das mag man auch getrennt behandeln. Also, wie siehst du das denn, Carsten? Genau. Ich sehe das so, dass wir abwarten. Wir gucken uns das an, wie das läuft. Wir werden ganz bestimmt hitzige Diskussionen bekommen. Und ich möchte auch eine ähnliche Lösung haben, weil ich nicht möchte, dass diejenigen, die schreien, recht haben. Definitiv nicht. Und nur wer da oben reinrennt und schreit und meint, er muss jetzt gerade alle Emotionen rausbrüllen, hat vielleicht nicht immer ganz den richtigen Ton dabei. Abschotten sollten wir uns nicht. Das ist auf keinen Fall. Deswegen wäre ich dafür, dass wir eine technische Lösung vorbereiten, die man auch schnell umsetzen könnte, falls es passiert, dass irgendwas Hitziges kommt und wir wissen, okay, das geht vielleicht nicht ganz ohne Emotionen ab. Finde ich gut. Also grundsätzlich so wie jetzt, nur im Notfall dann anders. Ja, an so einem sozusagen zweiten Modus, wo wir dann sagen können, okay, ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und wir gucken jetzt, dass wir das ein bisschen kanalisieren einfach. Ja, Foxy, du kennst dich technisch hier im Forum aus, im Mumble aus. Fällt dir eine Lösung ein, wie man das umsetzen könnte? Nö, ja, technisch kenne ich mich da nicht aus. Einfach jeder, der in den Raum sprechen hier kommt, ist vom serverseitig lokal stumm gestellt und jeder, der sprechen darf, muss von euch entstummt werden. Ja, dann bräuchten wir keinen weiteren Raum. Ja, sehr gut. Finde ich prima. Ja, also ich wäre trotzdem dafür, dass wir das erstmal so lassen, wie wir es jetzt haben im Moment. Und wenn dann wirklich die Situation kommt, dass wir es dann eventuell umstellen auf dieses, wer reinkommt, ist erstmal stumm und dann wird freigeschaltet. Ja, sehe ich auch so. Finde ich gut. Gut, damit wären wir, da Paki nicht da ist, für heute eigentlich mit allem durch. Gibt es denn den Antrag auf NÖ? Frau Meier, bitte nicht den Kanal verlassen. Das war zwar nicht Jax, das war nicht absichtlich, tut mir leid, das war ja daneben geklickt. Aber der Paki, der twittert auf jeden Fall schon wieder, weiß man, ob er gleich kommt oder ob er gar nicht mehr kommt? Er hat sich nicht gemeldet, deswegen gehe ich davon aus, er kommt nicht und twittern kann er auch von seinem Handy aus. Vielleicht gibt es einfach mit dem Hotel Probleme oder er hat da zu tun. Ich stelle den Antrag auf NÖ, weil ich gerne ein Update hätte über die laufenden PAVs. Ich gucke in dein E-Mail-Passwort. Aber dann machen wir trotzdem. Ja, ich weiß, ich habe die Mail gerade gesehen, aber wir sollten da mal drüber sprechen, bitte. Okay, dann beende ich hiermit den öffentlichen Teil. Anmerkung, lass den nochmal kurz offen, wenn man jetzt nur ein paar Minuten braucht und Paki aus irgendeinem Grund noch kommen sollte, kann man noch eine halbe Stunde dranhängen, weil es noch relativ früh ist. Okay, machen wir so, dann ziehen wir uns jetzt in den Ö-Teil zurück und gucken, ob Paki noch kommt. Ja, den müssen wir noch abstimmen. So. Achso, dann müssen wir den noch abstimmen. Christian? Ja, bitte. Ich bin auch dafür. Carsten? Ja. Ja. Daniel? Ja. Frau Maja? Dafür. Und Steffi? Auch dafür. Damit sind wir einstimmig für den NÖ-Teil und ziehen uns eben zurück und kommen gleich nochmal wieder. Warte. Falls, nur den Formalfuß, falls wir nicht wieder zurückkommen, ja, lass uns bitte nächsten Termin festlegen, damit das Ding auch durch ist. Yep. Okay, nächster Termin heute in einer Woche, oder? Ja, muss dann aber für mich relativ kurz ausfallen, weil ich Freitag sehr früh aufstehen muss. Ja, sehe ich kein Problem. Passt. Will jemand einen Termin? Ich finde das gut. Früh ist auch gut, weil ich muss immer früh raus. Alles klar, dann haben wir jetzt schon mal den Termin angesetzt. Heute in einer Woche, 20.30 Uhr. Oder soll man dann, nee, das macht keinen Sinn, das auf 20 Uhr vorzuverlegen, oder? Nee. Da krieg ich schon wieder Probleme auch, das... Okay, dann nächste Woche Donnerstag, 20.30 Uhr. Dann bis gleich. Dann mache ich mal die Aufzeichnung aus. Ich muss immer anrufen. Gibt's auch schon Hallo? Streit um Banner? Sie mich? Dach, Paki. Hi, Björn. Die sind oben im nicht öffentlichen Teil, warte mal. Mach den, die sollen mich mal bitte reinziehen. Ich kann hier irgendwie mit diesem Mobile Client nichts machen. Machen sie. Hoffentlich. Und wer fährt noch nicht zum Bundesparteitag, weil die Piraten derzeit bescheuert findet? Also ich habe mein Zimmer gecancelt. Kira, die Sitzung ist noch nicht zu Ende und der Sprecherraum. Ja, danke. Weil kein Vorstand mehr da ist. Die Sitzung ist unterbrochen für den nicht öffentlichen Teil, aber die Sitzung ist noch nicht zu Ende. Dass ich so gewesen war. Ah. Schon weg, Paki. Bist schon da. Danke. Gut, da sind wir wieder. Und nachdem der Paki gerade nur mobil online ist und diverse Stunden Fahrt hinter sich hat, hat auch er gesagt, dass er die Punkte auf nächste Woche verschieben möchte, die noch unter sonstige stehen. Und damit bedanke ich mich bei allen Anwesenden, wünsche euch noch einen schönen Abend und beende, schließe hiermit die Vorstandssitzung und wir sehen uns in Neumarkt oder nächste Woche Donnerstag. Ciao. Ciao. Ich würde gerne noch was anmerken für die Anwesenden. Ich würde gerne ab nächster Woche eine eigene Sprechstunde anbieten. Den Termin habe ich allerdings noch nicht festgesetzt. Aber ja, ich kündige das jetzt hiermit schon mal so informell an. Und das könnt ihr ja allen erzählen, die heute Abend nicht dabei waren. Ich werde das dann auf der NRW-Info-Liste dann aber nochmal kommunizieren. Alles klar. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und schlaft schön. Und jetzt gute bitte Nacht. Den Fernseher ausschalten. Knips, knips. Ciao, ciao. Und tschüss. Und alle, die noch nach Neumarkt fahren, wünsche ich eine gute Fahrt. Fahrt vorsichtig und passt auf euch auf. Ja, genau. Bis morgen oder so. Ich freue mich. Jo, ich auch. Ciao, ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.